Peterchens Mondfahrt nach dem Märchen von Gerd von Bassewitz. Vor langer, langer Zeit war dem Maikäfer Sumsemann ein großes Unglück geschehen. Er hatte sich an einem schönen Sommerabend auf einem Birkenzweig ausgeruht und nicht gemerkt, dass ein Holzdieb durch den Wald schlich. Der schwang plötzlich seine Axt und schlug die Birke um. Rums. Und schlug so schrecklich zu, dass er dem Sumsemann dabei ein Beinchen mit abschlug. Fürchterlich. Vor Schreck und Schmerz fiel der Maikäfer in Ohnmacht. Doch als er wieder zu sich kam, stand eine schöne Fee vor ihm. Ich bin die Fee der Nacht und habe es vom Himmel aus gesehen. Zur Strafe habe ich den Holzdieb mit dem umgeschlagenen Holz auf den Mondberg verbannt. Dort muss er bleiben, bis in alle Ewigkeit. Wo ist mein Beinchen? Wo ist mein kleines sechstes Beinchen? Ach, es ist wohl an der Birke hängen geblieben und nun mit auf dem Mond. Oh, mein Beinchen, mein sechstes Beinchen. Wenn du zwei Kinder findest, die niemals ein Tier gequält haben, darfst du auf den Mond mit ihnen und das Beinchen wiederholen. Zwei Kinder, die noch nie ein Tier gequält haben, die gibt es doch gar nicht. Oh, mein Beinchen, mein kleines sechstes Beinchen. Die Tage und Jahre vergingen. Der Sumsemann war immer trauriger und missmutiger geworden. Wohin er auch sah, weit und breit, hatte er keine Kinder gesehen, die noch nie ein Tier gequält haben. Wer könnte ihm bloß sein sechstes Beinchen wieder vom Mond holen? Und weil er in seiner Traurigkeit auch immer ängstlicher wurde, zeigte er sich immer seltener, sondern versteckte sich oder stellte sich tot, spielte einfach toter Käfer, dass ihn niemand entdeckte. So auch eines schönen Abends auf der Gardinenstange im Kinderzimmer von Peter und Anneliese. Bloß nicht gesehen werden, bloß nicht gesehen werden. Doch was war das? Was für ein Schlaflied sang die Mutter da ihren Kindern? War einst ein kleines Käferlein, summ, summ, summ, hat zwei braune sechs Beinchen hat das auch unter seinen schwarz-weißen Bauch. Summ, summ. Als der dunkle Abend kam, summ, summ, summ, Käferlein sein Ränzel nahm, wollt auf große Reise gehen und die weite Welt besehen. Summ. Starb an seinem Kummer bald, summ, summ. seltsam. Höchst seltsam. Die meint ja mich. Gestorben? Ich lebe doch noch. Ich bin ja berühmt. 4 Maikäfer sind auf der ganzen Welt berühmt. Hier bleibe ich. Da muss ich mich nicht mehr auf der Gardinenstange verstecken. Da. Ich fliege runter. Summ, summ, summ. Und jetzt, ach, die schlafen. Da kann ich doch mit meiner kleinen Geige ein Tänzchen wagen. Von wegen gestorben. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, fiel eine Biene in den Brei. Plumps, die Bums, diddle, dumm, dei, fiel eine Biene in den Brei. Alle Käfer sitzen drumherum, lachen sich schief, lachen sich krumm. Alle Käfer sitzen drumherum, brumm, brumm, summ, summ. Vier, fünf, sechs, vier, fünf, sechs, macht eine Fliege einen Klecks. Putsch, pitsch, patsch, klick, klack, klecks, macht eine Fliege einen Klecks. Pui, ruft jeder rechte Käfermann, seht sie an, was sie kann. Pui, ruft jeder rechte Käfermann, heran, heran. Acht, neun, sieben, acht, neun, tanzt jedes kleine Käferlein. Ringelrei, dudel, düdel, dei, tanzt jedes kleine Käferlein. Um die dicke Linde mit Gesumm, rechts herum, links herum. Um die dicke Linde mit Gesumm, brumm, brumm, brumm, brumm. Oh, Verzeihung. Ich wollte euch nicht stören. Sumsemann. Maikäfer Sumsemann. Ich heiße Peter. Und ich Anneliese. Was hast du denn da für eine kleine Geige? Ja, das ist ein altes Erbstück. Damit spiele ich mir. Und tanzt. Aber dir fehlt ja ein Bein. Richtig. Richtig. Hurra! Juhu! Mir fehlt ein Bein! Aber das ist doch schlimm. Warum freust du dich so? Ach, ich freue mich ja so. Ich freue mich so. 2 gute Kinder. Habt ihr schon mal ein Tier gequält? Quatsch! Na, auch nicht so ein Beinchen oder ein Flügelchen? Nein, wie kommst du darauf? Dann seid ihr meine Retter. Wir müssen jetzt nur noch zum Mond fliegen und mein 6. Bein holen. Zum Mond? Wieso denn das? Vor vielen Jahren ist mein 6. Beinchen von der Fee mit dem Holz und dem Holzdieb als Mondmann auf den Mond gezaubert worden. Ja, ja, ja, das erzähle ich euch alles ausführlich unterwegs. Wollt ihr fliegen lernen? Klar! Dann passt mal auf. Rechtes Bein... Linkes Bein, rechtes Bein, linkes Bein, rechtes Bein und linkes Bein. Summ, dann kommt das Flügelein. Summ, summ, summ. So, nun ihr. Arme ausbreiten und rechtes Bein. Achtung, vorsichtig, runter, so ist's gut. Bei mir hat es richtig gebrummt. Ja, bei mir auch. Dann kann unser Abenteuer beginnen. Seht ihr den großen Mond am Himmel? Ja, aber er ist sehr weit. So, ihr müsst Proviant mitnehmen. Hier, die Äpfel. Und meine Puppe. Und den Hampelmann. Und mein Schwert. Na gut. Wer weiß, wozu das noch gut ist. Und Arme heben. Rechtes Bein, linkes Bein. Summ und dann kommt das Flügelein. Rechtes Bein und linkes Bein. Summ und dann kommt das Flügelein. Die drei flogen so schnell, dass die Nachthemden der Kinder wie kleine Fahnen in der Luft flatterten. Das Haus, die Wiese, der See, der Wald lagen bald tief unter ihnen, dann auch die Berge mit den weißen Nachtnebeln und bald die ganze Erde. Das Herz der Kinder klopfte, aber sie hielten ihre Arme weit ausgebreitet. Ganz anders sahen jetzt die Sterne aus als von der Erde. Es waren viele, so viele, und die sangen in der Nacht. Auf der Erde ist Frieden, auf der Erde ist Ruhe, alle Kinder dann schlafen, haben die Äuglein zu, alle Tierlein auf den Feldern, alle Vögelein im Wald. Seltsames Leuchten ging von ihnen aus, hell und wunderbar. Und als die Kinder und der Sumsemann näher kamen, erkannten sie die Sternenwiese. Auf der Sternenwiese wohnte das Sandmännchen. Das gab den Sternen Gesangsunterricht und passte außerdem auf, dass die Sterne am Tage ihre Strahlen ordentlich putzten. Jedes Kind auf der Erde hat sein eigenes Sternchen. Und wenn die endlich alle abends ordentlich am Himmel standen, musste das Sandmännchen die Mondschäfchen aus dem Stall lassen, damit sie über Nacht auf die Himmelsweide kommen. Und wenn das erledigt war, kam das Wichtigste. Dann musste das Sandmännchen aus einem kleinen, kugelrunden Sack feinen Silbersand nehmen und ihn in alle Himmelsrichtungen pusten. So schickt das Sandmännchen den Kindern nämlich den Schlaf und die schönen Träume. Mit all diesen Arbeiten war das Sandmännchen gerade fertig, als Peter, Anneliese und der Sumsemann durch die Nacht herangeflogen kamen. Potz, Blitz, ist unerhört! Jetzt bin ich schon viele tausend Jahre alt, aber sowas gab's ja noch nie auf der Sternenwiese. Zwei Kinder im Nachthemd und ein geigender Maikäfer? Achtung! Achtung! Hier ist der Mond. Rausgeschmissen wird, wer hier nicht wohnt. Entschuldigen Sie bitte, Herr Sandmann. Was? Entschuldigen? Was will er hier? Ein Maikäfer gehört auf den Kastanienbaum, aber nicht auf die Sternenwiese. Ich werde gleich ein paar Sternraketen gegen ihn abschießen. Ach, nun sei doch nicht so. Magst du vielleicht einen Apfel? Na ja, gib mal her. Oh, das schmeckt aber gut. Nun aber, was wollt ihr hier? Ihr sollt doch schlafen. Wir wollen dem Sumsemann helfen, sein sechstes Beinchen zu holen. Ja, ich erinnere mich. Die Nachtfee hat mal davon erzählt. Habt ihr noch einen Apfel? Die Geschichte vom Sumsemann ist im ganzen Himmel bekannt, hä? Aber gibt es das denn? Zwei artige Kinder, die noch nie ein Tier gequält haben? Gibt es, ja, klar. Ja, die gibt's. Aber das ist sehr gefährlich, was ihr da vorhabt. Ja. Oh, ich habe da eine Idee. Eine wundervolle Idee. Gerade heute um Mitternacht ist Kaffeeklatsch bei der Nachtfee mit den Naturgeistern. Die Nachtfee ist sehr mächtig und die Naturgeister sind ihre Untertanen. Sicher stehen die euch bei einem gefährlichen Abenteuer bei. Ich nehme euch einfach mit zum Kaffeeklatsch bei der Nachtfee. Das ist ja eine raketenmäßige Idee. Ja. Sind die nicht gefährlich für uns, die Geister? Ach was, kommt, steigt ein in meinen Mondschlitten und dann ab zur Nachtfee. Mondschlitten. Richtig, ein schneeweißer Mondschlitten, der von 8 Nachtfaltern an silbernen Bändern gezogen wurde. Man saß wie auf seidenen Wolken darin. Lautlos schwebte er durch die Luft, leise klangen die Glasglöckchen der Nachtfalter und fort ging die Fahrt auf die Milchstraße zu, an deren fernem Ende das Schloss der Nachtfee lag. Millionen Lichtflocken tanzten um sie herum, winzige, sprühende Sterne. Und als sie aus dem Sternschnuppengestöber heraus waren, lag vor ihnen das Schloss der Nachtfee auf hohen, silbergrauen Wolken. Der Schlitten hielt an der Treppe aus weißem Glas und sie stiegen an der Hand des Sandmännchens hinauf. Das war sehr feierlich. Im riesigen Saal ihres Schlosses empfing die Nachtfee ihre Gäste zum Mitternachtskaffeeklatsch. Sie saß auf einem Thron aus Perlen und Edelstein, trug einen langen, festlichen Mantel und die Mondsichel in ihrem schwarzen Haar. Mitternacht. Die Welt schlief ein. Frieden. Frieden soll über ihr sein. Frieden soll über ihr sein. Auf der Erde ist Frieden. Auf der Erde ist Ruhe. Zum Donnerwetter, da bin ich gekommen, habe keine Zeit genommen, bin gleich, weil du mich geladen hast, auf meiner Pauke hierher gerast. Mein Weib, die Blitzhexe, lässt dir sagen, sie hätte noch schnell mal wo einzuschlagen und käme dann hinterher geritten, derweil zu grüßen lässt sie bitten. Putz, Himmel, Bombe, Donner, Wetter! Unterwegs holte ich meinen Vetter, den Hagel Hans, er muss gleich kommen, hat ein graues Wolkenschiff genommen, hat ein Loch an der Mondsichel ins Segel geschnitten, lässt derweil durch mich um Entschuldigung bitten. Putz, Krach, Blitz, Donner, Bombenschlag, ich bin hier und sage dir guten Tag. Gut, gut, mach nur nicht solchen Lärm. Die Sternenkinder bekommen ja Angst. Verzeihung. Entschuldigt bitte, meine Kleinen. Huch, es zieht. Die Windbliese kommt. Hui, hui, Summsieselei. Komm schnell auf meinem Besen herbei. Hab 1000 Meilen zurückgelegt, bin über Wiesen und Wälder gefegt, hab an allen Türen und Fenstern gerüttelt, 100.000 Kirschen von den Bäumen geschüttelt. Haha, ha, ho, ha, ho, sieh, sieh. Die Windliese ist hier, die Windliese ist hier. Na, du dicker Donner, ist der Platz noch frei? Na, besser du sitzt hier neben mir als die dicke Wolkenfrau, die braucht ja 2 Stühle. Potzblitz, meine Alte. Liebe Base, da ist der Blitz. Zerschlug nur noch schnell eine Kirchturmspitz. Hat Auftrag, muss ihn erledigen, schnell. Krass, bin ich zur Stelle. Komm, Alterchen, ein kleines Tänzchen kann nicht schaden. Drüppelü, düpp, düpp. Liebe Fee der Nacht, Sie haben mir gütige Einladung gemacht. Düpp, ich bin gerne gekommen. Düpp, dopp, düpp, dü. War ein weiter Ritt auf dem Parapluie. Hab zwar im Mai sehr wenig zu tun, hin und wieder mal trüppeln, meist muss ich ruhen. Hab's aber eben noch erreicht und 50 neue Kleider milde durchweicht, an 17 Stellen sanft durch die Decke geregnet. Tische, Stühle und Betten mit Pfützen gesegnet, 12 Landpartien freundlich berieselt. 200 Kinderchen haben's mit Schnupfen benieselt. 13 Handwerksburschen bis aufs Hemd habe ich liebevoll durchschwemmt. Nun ja, man muss eben zufrieden sein. Der Mai ist trocken, die Arbeit klein. Dup, dup. Willkommen, willkommen. Aber bitte, könntest du bitte hier drinnen das Wasser abstellen und eine Weile trocken bleiben? Ich kann's ja mal versuchen, aber mein Kreislauf. Na, huch, der Sturmriese! Puh, da bin ich. Ach, komme vom Ozean. Ich schnallte meine schnellsten Flügel an. Bin wie der Teufel durch die Luft gesaust, durch Gebirg und Urwald heran gebraust. Ließ auf dem Flug mir keine Zeit, weil ihre Einladung mich furchtbar freut. Ich habe nicht Wind noch Wasserhose angezogen. Sie müssen verzeihen, bin so geflogen. Setz dich zu deiner Frau, der Windliese, und Platz da für den Eismax. Gnädigste Nachtfee, melde gehorsamst zur Stelle. Ihr reist mit gletscherhafter Schnelle. Zwar für mich ungewöhnliche Zeit, aber doch eisbärenmäßig gefreut. Wo alle sich zum Empfang einstellen, darf Eismax selbstverständlich nicht fehlen. Bitte ergebenst eines nur. Etwas gekühlte Temperatur und die Sonne, das gräuliche Weib, mir nicht so nah auf dem Leib, kann die Person durchaus nicht vertragen. Kriege Triefaugen und weichen Kragen. Ganzer Anzug schlägt Jammerfalten. Kann Monokel nicht mehr halten, also unausstehlich. Unausstehlich, na, überhaupt denke, dass mir das jeder glaubt. Du kannst beim Regen, Fritz, sitzen. Dann hagelt es gleich. Zack, zack, Platz da. nicht so dicht, nicht so dicht, du altes Zapfen. Komm, Fritze. Frieden, meine Lieben, Frieden, wenigstens im Himmel. Erhebt euch für die Königin des Tages, die Sonne. Willkommen mir, Schwester, Königin. Der Gruß meiner Liebe sei dir gebracht, du schöne Schwester, du stille Nacht. Sind uns mehr Reiche auf ewig geschieden, mein ist die Arbeit, dein ist der Friede. Frau Nachtfee, das Sandmännchen ist verrückt. Ich glaube, es hat den Mondstich gekriegt. Was soll denn das bedeuten? Steht da mit zwei Kindern im Nachthemd und einem Maikäfer. Unerhört! Weg da! Verehrte Fee, verzeiht mein Eindringen, aber das hier ist ein Sonderfall. Dieser Maikäfer ist nämlich der Maikäfer Sumsemann, dem vor langer Zeit das sechste Beinchen versehentlich von Ihnen mit auf den Mond gezaubert wurde. Und die Kinder sind Peter und Anneliese, die wollen ihm das Bein zurückholen. Kolossal! Du hast also wirklich zwei Kinder gefunden? Ja, ja, ja. Die so viel Mut und so viel Liebe zu den kleinen Tieren haben, dass sie so große Gefahren für dich bestehen wollen? Zu dienen, Frau Nachtfee. Tollos! Habt ihr denn gar keine Angst? Ja. Nein! Werdet ihr den Kindern helfen? Selbstverständlich! Dann werdet ihr sicher den Mondmann besiegen. Der Milchstraßenmann soll den großen Bären holen. Auf ihm sollen die Kinder und Herr Sumsemann zum Mond hinüberreiten, zum Fuß des höchsten Mondberges. Dort steht eine Riesenkanone. In die müsst ihr hinein und euch auf den Berg hinaufschießen lassen. Anders kommt ihr da nicht rauf. Keine Angst, ich begleite euch. Wünsche gute Reise. Viel Glück und gute Reise. Inzwischen hatte der Milchstraßenmann den großen Bären geholt und die vier kletterten auf den Rücken des riesigen Tieres. Sandmännchen saß vorn und lenkte den Bär bei den Ohren. Dann kam Peter, dann Anneliese und ganz zuletzt der Maikäfer, der wieder eine gewaltige Angst hatte und ganz dicht an Anneliese ranrutschte. Der Bär stürmte über die Wolkenberge, das den Reitern fast Hören und Sehen verging. War das ein Ritt? Helle Funken stoben dem Bären aus dem Rachen und glühten hinter ihm her als schimmernde Lichterbahn im pechdunklen Weltenraum. Der Mond kam immer näher, er war schon so groß wie der halbe Himmel, da machte der Bär noch einmal einen Satz und sie waren auf dem Mond gelandet. Absteigen! Wie das hier aussieht! Alles kahl und kalt und glänzend. Wie Silber, wie meine Geige. Jetzt keine Zeit mit Betrachtungen verlieren. Wir müssen den großen Mondberg suchen. Was steht denn hier an der Kreuzung? Eingang zur Weihnachtswiese. Und hier? Eingang zur Osterwiese. Schnickschnack. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo ist der Berg? Na, guck doch mal hoch. Da, über uns. Oh, ist der groß. Ist der hoch. Toll. Und wo ist nun die silberne Mondkanone? Hier, unter uns. Wir sitzen alle drauf. Und wir haben gedacht, der Boden ist hier aus Silber. Los, klettert vorwärts, da vorn in das Kanonenrohr. Da müsst ihr rein. Du kannst jetzt wieder nach Hause, großer Bär. Und vielen Dank. Na nun, mach schon, Sumsemann. Ab ins Rohr. Wollen wir nicht doch lieber... Nun ist es aber gut. Es ist schließlich dein Bein. Los jetzt! Also, Ich lade euch jetzt in die Kanone hinein. Zuerst den Sumsemann, nein. Dann Peter, dann Anneliese. Danach schieße ich euch auf den Berg rauf. Mhm. Wenn ihr oben seid, müsst ihr in dem kleinen Wald das Bäumchen mit den Beinchen suchen. Oh, ach du mein Dann Mann, nehmt ihr es vorsichtig ab und klebt es dem Sumsemann mit Spucke an. Mit Spucke? Ob das man gut geht? Ob das man gut geht? Warum soll das nicht gut gehen? Und sollte euch der Mondmann begegnen, dann habt keine Angst. Der kann euch doch nichts tun. Aber wenn er doch zu garstig ist, dann ruft eure Sternchen zu Hilfe. Dann wird er schon sehen. Dann guckt er nämlich in den Mond. Oh, ob das Mann gut geht, ob das Mann gut geht. Hör auf zu jammern. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Viel Glück. Und denkt dran, vor Morgengrauen müsst ihr zurück. Wir sind in der Nähe und ihr habt ja noch eure Sternchen. Vorwärts, Sumsemann, rein in die Kanone. Wo ist er denn? Der spielt vor Angst schon wieder, toter Käfer, der Jammerpips. Wenn es schießen tut, denke ich, gehe ich kaputt. Hier geht's um dich. Rein hier! Wie der zappelt. So, jetzt wir. Achtung, das Kommando gilt. Ich ziehe jetzt an der Abzugsschnur. Augen zu. Ram! Glück auf die Reise. Der Sandmann hatte gut gezielt. Schwupp schwirrten alle drei aus der Kanone und wupp saßen sie auf der Kante des Berggipfels. Bäume standen da, die sahen aus wie Baumgespenster, grau-weiß, gebeugt unter der Last uralter Asche. Jeder Baum warf einen langen Schatten. Eisgrauer Schimmel hatte den Boden überzogen. Kein Ton, kein Vogel. Kein Lufthauch. Nun lasst uns das Beinchen suchen gehen, damit die Tat vollkommen werde und alle Käfer staunend stehen vor dem Ruhm Sumsemanns auf der Erde. Hör bloß auf zu dichten und komm, du berühmter Maikäfer. Ja, wir gehen schon mal voraus. Wir haben nämlich zu tun. Aber wo sollen wir denn nun suchen? Der sieht den Wald vor Bäumen nicht. Was war das damals für ein Baum? Eine Birke. Eine feine, kleine Birke. Da! Wo? Na da! Da vorn! Ich sehe es! Das Beinchen! An der Birke, da vorn! Wir haben es gefunden! Mein Beinchen! Mein sechstes Beinchen! Schnell, wir müssen es vorsichtig ab... Peter, pass auf! Der Mondmann! Der sieht so schrecklich aus. Die Axt! Er hat eine Axt! Verzeihung, Herr Mondmann, haben Sie hier zufällig einen Maikäferbein aufbewahrt? So ganz zufällig. Könnte ja mal sein. Ja, wir haben gehört, es wäre hier oben. Und nun wollen wir es abholen. Bitte. Du bittest mich? Was gibst du mir denn dafür, wenn ich es dir gebe? Hier, den Apfel. Nein, meine Puppe! Und mein Hampelmann! Allesfresser! Hoffentlich nicht noch uns. Zwei Menschlein kamen zu mir herauf. Mit Haut und Haaren fress ich sie auf. 1000 Jahre hab ich nichts gegessen. 1000 Menschen könnt ich fressen. Schlachten will ich sie langsam braten am Spieß. Sie werden mir wohl geraten. Ich lasse sie backen 100 Stunden. Dann sollen mir ihre Gliederlein munden. Donnerwetter. Der Donnermann. Der haut ihn um. Weg ist er. Das war der Donnermann, ihr Kröten. Ihr habt ihn wohl um Schutz gebeten. Es soll euch aber donnern und blitzen, vor meinem Grimm und Hunger nicht schützen. Ich schlacht euch doch und brate mir fein alle eure weißen Gliederlein. Der Wassermann hat ihn ganz nass gespritzt. Hat er mich auch halb tot gespritzt? Es hat euch Kröten doch nichts genützt. Ich komme schon hoch, ich will mich schon rappeln. Ihr solltet mir dennoch am Bratspieß zappeln. Oh, oh, oh. Der Sturmriese. Achtung, der Baum fällt um. Nicht noch ein Beinchen einklemmen. Der Baum hat mich festgeklemmt. Siehst du, jetzt bist du gefangen. Gefangen, gefangen, gefangen. Sei nicht so frech. Auweia. Ja, jetzt ist mit eurer Freiheit vorbei. Jetzt hau ich euch mit der Axt entzwei. Jetzt stampf ich euch zu Mus und Brei. Sternchen, Sternchen, kommt herbei. Macht schnell, macht schnell. Verliert keine Zeit. Lebt wohl. Der Tag ist nicht mehr weit. Ich hol das Beinchen. Mein Beinchen, mein sechstes Beinchen, oh, ist da. Wo ist er denn? Hier, er liegt schon wieder auf dem Rücken. Komm, wir kleben es ihm gleich an. Und wo? Na da, zwischen dem zweiten und dritten Streifen. Fertig. Spucke klebt prima. Ich bin tot. Ich bin ganz tot. Oh, wie tot ich bin. Ich bin ja toter als tot. Herr Sumsemann, Herr Sumsemann, sehen Sie sich mal Ihr Beinchen an. Hat er euch gefressen? Herr Sumsemann, Herr Sumsemann, sehen Sie sich mal Ihr Beinchen an. Juhu, sum, sum, hurra. Mein Beinchen ist da, mein Beinchen ist da. Ich dank euch, viel tausendmal. Nun hat ein Ende die alte Qual. Zwei Kinder haben mich befreit von dem schrecklichen fünfbeinigen Leid. Juhu, juhu, hurra. Macht schnell, verliert keine Zeit. Lebt wohl, der Tag ist nicht mehr weit. Der Sonne goldener Wagen naht, von der Erde weichen die Träume. Es grenzen des Himmels heiligen Raum, des Tages silberne Säume. Ich fliege über die Welt dahin mit dem Bruder der Morgensterne. vorüber, die seltsame Fahrt, bei der ihr mir treue Begleiter wart. Mein Beinchen habe ich endlich wieder, so wollen wir schnell zur Erde nieder, fasst euch bei den Händen und hört ihr den Spruch, so schließt eure Augen, in sausendem Fall geht's nieder in unser Heimattal. Gebt mir eure Hände. Mutter Erde, wir rufen dich an, fern dir führte uns unsere Bahn. Hör uns, unsere Not war groß, nimm uns wieder in deinen Schoß. Der Boden öffnete sich und die drei sanken eng umschlungen in die Tiefe. Sehen konnten sie nichts, sie hörten nur ein Summen und Brummen. Krampfhaft hielten sie einander umklammert. So ging es eine ganze Weile. Und dann war es ihnen plötzlich, als sänge mitten in dem Brausen und Summen ein kleiner Vogel. Da wagten sie, ihre Augen zu öffnen. Anneliese! Pilger! Wir sind in unserem Kinderzimmer. Alles da! Meine Puppe! Der Hampelmann! Mein Schwert! Psst, Mama! Aufstehen! Die Sonne scheint schon! Der Maikäfer! Sumsemann, stell dich nicht schon wieder tot! Zähl mal die Beine! 1, 2, 6! Spucke klebt eben schön! Komm, wir lassen ihn fliegen! Jetzt krabbelt er! Er merkt, dass wir es sind und hat keine Angst mehr! Los, schwör ab! Da krabbelte der Sumsemann Annelieses Zeigefinger entlang, breitete auf der Fingerspitze seine Flügel aus und flog hinaus in den blauen Morgen, über den Garten, über die Wiese, weit, weit. Das war das Hörspiel Peterchens Mondfahrt nach einem Märchen von Gerd von Bassewitz. Es sprachen Erzähler Otto Sander, Peter Konrad Bösherz, Anneliese Marie-Noëlle Sutter, Sumsemann Bernd Stempel, Sandmann Michael Schweighöfer, die Nachtfee Simone von Ziglinicki und viele andere. Ton und Technik Nikolaus Esche, David Piai, Musik Jürgen Treitz, Regie Karin Lorenz und das Ganze ist eine Produktion des Patmos Verlages 1999. Und wenn ihr euch das Hörspiel noch mal ganz in Ruhe zu Hause anhören wollt, gar kein Problem, es ist nämlich im Buchhandel erhältlich, erschienen beim Patmos Verlag. Und hier ist ein Lied für euch, guckt doch mal, ob ihr die Melodie, die da drin versteckt ist, erkennt. Habt ihr das erkannt? Vielleicht hat euch das jemand schon mal vorgesungen, wenn ihr nachts nicht einschlafen konntet. Es ist guter Mond, du gehst so stille. Und wenn wir das Lied hören, da sind wir in Gedanken doch noch total bei unserem Hörspiel heute, oder? Peterchens Mondfahrt. Und in dem Hörspiel, da kamen mir auch ein paar fantastische Dinge vor, also so Sachen, die normalerweise nicht passieren. Oder habt ihr schon mal einen Maikäfer getroffen, der sein Bein auf dem Mond verloren hat? Wahrscheinlich eher nicht. Ist aber auch total egal, denn es muss ja nicht immer alles ganz realistisch sein. Habt ihr euch zum Beispiel schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das Leben einer Sternchennudel so ist? Die haben es auch nicht immer leicht. Vor allem dann nicht, wenn sie eigentlich viel lieber Spaghetti oder Macaroni wären. Ich habe euch noch eine richtig schöne Samstagnachmittag-Geschichte mitgebracht von Marek Bela Steffens aus dem Buch Der Kater erzählt Märchen. Und sie wird vorgelesen von Christian Thees. Das Märchen von den Sternchennudeln. Es waren einmal vier Sternchennudeln, das waren Geschwister. Und zwei von den Vieren sagten, wir wollen gerne Spaghetti werden. Und die anderen beiden, das schafft ihr nie. Wir aber, wir wollen Macaroni werden. Und wir haben sogar schon Löcher in der Mitte. Ganz wie richtige Macaroni. Doch alle vier waren natürlich viel zu klein. Die Eltern von den Vieren wussten gar nicht, was sie machen sollten. Sie sagten immer wieder, oh, das schafft ihr nie. Die Sternchennudeln streckten sich und zogen und dehnten sich, aber sie wurden noch nicht einmal so groß wie die kleinen Spiralnudeln. Da beschlossen sie, wir wollen zu den Spaghetti und Macaroni hingehen und sie fragen, wie sie das geschafft haben, so groß zu werden. Aber die Spaghetti und Macaroni lachten die Sternchennudeln nur ganz furchtbar aus und sagten ihnen nichts. Die vier Sternchennudeln wollten aber nicht aufgeben. Und sie zogen in die weite Welt hinaus, um die anderen Nudeln um Rat zu fragen. Und so kamen sie denn zu den Tortellini. Sie fragten sie, wie man so groß werden kann wie die Spaghetti und Macaroni. Die Tortellini sagten, ihr müsst es so machen wie wir und viel Fleisch essen, davon werdet ihr groß und stark. Aber so groß und stark waren die Tortellini überhaupt nicht. Das kann also nicht die richtige Methode sein, sagten die Sternchennudeln und zogen weiter. Und sie kamen zu den Spinatnudeln und fragten sie, wie man so groß werden kann wie die Spaghetti und Macaroni. Das wissen wir auch nicht, sagten die Spinatnudeln, aber wir können es euch zeigen, wie man so schön grün wird wie wir. Das wollten die Sternchennudeln aber gar nicht wissen. Wahrscheinlich muss man so lange Spinat essen, bis man ganz grün im Gesicht wird, sagten sie und zogen weiter. Als nächstes kamen sie zu den Muschelnudeln und fragten auch sie, wie man so groß werden kann wie die Spaghetti und Macaroni. Ja, das wissen wir auch nicht, sagten die Muschelnudeln. Aber wir können euch zeigen, wie man schwimmen kann. Doch das wollten die Sternchennudeln gar nicht wissen, denn sie hatten noch ein Loch in der Mitte und fürchteten sich davor zu ertrinken. Also zogen sie weiter und kamen zu den kleinen Buchstabennudeln. Die fanden sie aber toll. Sie fanden ein X, das sah so ähnlich aus wie sie selber. Und sie fanden ein O, das hatte genauso ein Loch in der Mitte wie sie selber. Dann fanden sie heraus, dass ein M genauso aussieht wie ein W, wenn man es auf den Kopf stellt. Und ein W auch genauso wie ein M, wenn man es auf den Kopf stellt. Sie spielten viel mit den Buchstabennudeln und lernten von ihnen lesen. Die Sternchennudeln erfanden sogar ein Spiel mit den Buchstabennudeln. Sie ordneten sie so, dass Wörter und sogar ganze Sätze entstanden. Das sah dann zum Beispiel so aus. Die Katze ist lieb. Die Ente sagt Quack. Die Suppe schmeckt gut. Eine von den Sternchennudeln fing sogar an, Bücher zu lesen und baute einen ganz komplizierten Satz. Das Hoppkaninchen sagt dem Uhu, dass es sich auf Ostern freut. Sie hatten leider keine Punkte und kein Komma, denn so etwas gab es bei den Buchstabennudeln nicht. Aber das Spielen machte ihnen immer sehr viel Spaß. So war einige Zeit vergangen und die Spaghetti und Macaroni dachten, jetzt wollen wir doch einmal sehen, was aus diesen frechen kleinen Sternchennudeln geworden ist. Und sie suchten sie bei Vater- und Mutter Sternchennudel, bei den Tortellini, bei den Spinatnudeln und bei den Muschelnudeln. Zum Schluss fanden sie sie bei den Buchstabennudeln. Na, wie weit seid ihr? Fragten sie und lachten, denn die Sternchennudeln waren noch kein bisschen größer geworden. Wir sind ganz zufrieden so, sagten die Sternchennudeln. Wir haben lesen gelernt und spielen mit unseren Freunden den Buchstabennudeln. Das ist so schön und wir wollen gar nicht mehr so groß werden wie ihr. Da ärgerten sich die Spaghetti und Macaroni sehr, dass dieses Lesen, von dem sie nichts verstanden, schöner sein sollte, als so groß zu sein wie sie. Und sie wollten die Sternchennudeln fangen und sie strecken und ziehen und dehnen. Aber die Sternchennudeln rannten weg, immer mitten zwischen den Buchstabennudeln hindurch. Und sie riefen sich zu, jetzt schnell zum K, jetzt zum M, schnell zum B, zum S. Die Spaghetti und Macaroni konnten ja nicht lesen und merkten so immer erst hinterher, wo die Sternchennudeln hinrannten. Hin und her rannten sie, kreuz und quer und immer in Schlangenlinien. Die Spaghetti und Macaroni immer hinterher, auch immer in Schlangenlinien. Bis sie sich so verknotet hatten, dass sie nicht mehr weiterkamen. Die Sternchennudeln spielten danach wieder so schön mit den Buchstabennudeln, aber die Spaghetti und Macaroni mussten auf jemanden warten, der kommt und ihren Knoten auflöst. Und wenn dieser jemand nicht gekommen ist, dann warten sie noch heute.